Seit nunmehr 3 Jahren wehren sich ukrainische Soldaten gegen die militärische Aggression Russlands. Täglich sterben dabei Menschen auf beiden Seiten. Wir nehmen diesen 3. Jahrestag der russischen Invasion zum Anlass, um vom ukrainischen Nationaldichter Taras Schewtschenko zu erzählen. Seine Lebensgeschichte und sein Werk sind eng verbunden mit den Demütigungen und Abhängigkeiten, die auch schon im 19. Jahrhundert das Verhältnis zwischen den sogenannten slawischen Brudervölkern prägten. Wie sich aus Unterdrückung befreien, wie sich selbst seine Herkunft, seine Sprache und Identität behaupten. All diese Fragen knüpfen sich an den in der Ukraine bis heute extrem populären Dichter. Hören Sie eine gekürzte Fassung einer langen Nacht, die der Deutschlandfunk im vergangenen Jahr produzierte. Hören Sie »Begrabt mich und erhebt euch«, der ukrainische Nationaldichter Taras Schewtschenko von Lorenz Hoffmann und Lars Mayer. Думи мої, квіти мої діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас діти? Lieder, meine lieben Lieder, meine Blütenkinder, hab gehegt euch, hab gepflegt euch, wo soll ich euch hintun? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну, по підтинню сиротами, а я тут загину. Geht in die Ukraine, Kinder, unsere Ukraine. Geht verstohlen, arme Waisen, ich bleib hier alleine. Zarte Worte findet dort ihr, Herzen, Liebesschwere, und die Wahrheit findet dort ihr, auch wohl Ruhm, auch Ehre. Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще може й славу. Und du nimm sie auf, geliebte Mutter, du, Ukraine. Meine Kinder scheu und töricht, nimm sie auf wie deine. Der junge Mann, den wir am 5. April 1847 im leichten Reisewagen auf der Landstraße von Sedniv nach Kiew reisen sehen, ist, nehmen wir an, bestens gelaunt. Grund dazu hat er. Nicht nur seine Lieder, seine Blütenkinder haben längst den Weg in die Ukraine gefunden, blühen dort in strohgedeckten Bauernhütten, genauso wie auf den Gütern der Adligen und in den Städten. Auch er selbst konnte in den letzten Jahren viel in seiner ukrainischen Heimat unterwegs sein. Taras Schewtschenko, so heißt der Mann, ist dort eine Berühmtheit, seit 1840 in St. Petersburg seine Gedichtsammlung Kobzar erschienen ist. Lieder und Poeme im Volksliedton, geschrieben in einer frischen, kräftigen Sprache, die er verschiedenen ukrainischen Dialekten abgelauscht hat. Taras Schewtschenko, это наш, мы называем его все отец. Taras Schewtschenko, also wir nennen ihn alle unseren Vater. Er spürte das Unheil, das in der Abhängigkeit von Russland lag. Und er rief dazu auf, uns zu befreien und in Freiheit zu leben. 97 Jahre alt war Anastasia Gulay, als sie nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine nach Deutschland fliehen musste. Schewtschenko und seine Gedichte, so sagt sie, begleiten sie ihr Leben lang. Begrabt mich und erhebt euch, die Ketten zerfetzet, mit dem Blut der bösen Feinde die Freiheit benetzet. Слова должны каждому быть в сердце Украины. Das sind seine Worte, die jeder von uns in der Ukraine im Herzen tragen sollte. Weil er vorhersah, dass Russland ein Unterdrücker ist, von dem nichts Gutes zu erwarten ist. Russland hat uns belogen, beraubt, Verträge gemacht, an die es sich nicht hält. Damals sehen viele Intellektuelle und Künstler in Schewtschenkos Versen den Ausgangspunkt für eine Wiederbelebung der ukrainischen Kultur. Sie reißen sich um die Ehre, den Sänger der Ukraine bei sich zu beherbergen. An diesem 5. April 1847 kommt Schewtschenko von einem längeren Aufenthalt auf dem Landgut des ukrainischen Adligen Andrei Iwanowitsch Lysahub, der seinem Gast auf dem Gutshof sogar eine kleine Werkstatt zum Malen und Dichten eingerichtet hatte. Vor einem knappen Monat ist Taras Rehorowitsch 33 Jahre alt geworden. Sein Lebensweg bis hierhin ist schier unglaublich. Geboren und aufgewachsen als Sohn eines Leibeigenen im Dorf Marinsee im Gouvernement Kiew. In jugendlichem Alter von seinem Besitzer zum Kammerdiener erwählt und mit auf Reisen genommen, ins Baltikum, nach Polen und schließlich nach St. Petersburg. Dort, weil er künstlerisches Talent hat, zu einem Theatermaler in die Lehre gegeben. Beim Abzeichnen von Skulpturen im Sommergarten wird er zufällig von einem Landsmann, dem Kunstmaler Iwan Soschenka, entdeckt und an die Akademie der Künste geholt. Ausgebildet bei Karl Brulow, dem größten russischen Maler seiner Zeit, der ihn zusammen mit anderen Freunden 1838 aus der Leibeigenschaft freikauft. Ein unvorstellbares Glück. Der ehemalige Leibeigene aus Kleinrussland lebt in der Hauptstadt des Zarenreiches das Leben eines Bohemians. Er bekommt Anerkennung als Maler und wird 1840 mit der schon erwähnten Gedichtsammlung Kobzar im ganzen Zarenreich bekannt und in der Ukraine weltberühmt. Ein früher Biograf will wissen, dass Schewtschenko in Brovary, wenige Werst von Kiew, seine Kleidung wechselt. Den groben Bauernkittel und das ukrainische bestickte Hemd, die Wischewanka, eintauscht gegen schwarzen Frack und weiße Krawatte. Er ist in Kiew zur Hochzeit geladen bei seinem Freund Mykola Kastamarow, Schriftsteller, Historiker und Vorsitzender der geheimen Kirill- und Method-Bruderschaft. Deren idealistisches Ziel ist eine geistige und politische Vereinigung der slawischen Völker in einem Bund gleichberechtigter Staaten. In Rusanivka, am linken Dnipro-Ufer, besteigt Schewtschenko einen Dampfer und kommt nach kurzer Überfahrt in Kiew an. Kaum von Bord wird er verhaftet und in den Gouverneurspalast geführt, wo sich folgender vom Biografen überlieferter Dialog entspinnt. Gouverneur? Ach, Taras Grigorjewitsch, Sie tragen ja Frack und Krawatte. Ich war auf dem Weg zu Kastamarows Hochzeit. Er hat mich als Trauzeugen geladen. Gut, dann werden wir den Trauzeugen dahin bringen lassen, wo der Bräutigam schon einsitzt. Na, das wird sicher eine schöne Hochzeit. Wenig später wird der Dichter nach Petersburg in die Peter- und Pauls-Festung verbracht und als Verschwörer und Staatsverbrecher zu 10 Jahren Verbannung verurteilt. Zar Nikolai I. persönlich verfügt, dass Schewtschenko während dieser 10 Jahre weder zeichnen noch schreiben darf. Eigentlich verstehe ich nicht, wieso Netflix noch nicht die Idee bekommen hat, eine Serie über Taras Schewtschenko zu machen. Ich glaube, seine Geschichte ist als alternative Geschichte über das Russische Reich im 19. Jahrhundert extrem interessant und stellt etwas ganz anderes dar als zum Beispiel die Geschichte von anderen etablierten Dichtern im Russischen Reich, wie Puschkin zum Beispiel. Die Schriftstellerin Tanja Malarchuk lebt in Wien. Aufgewachsen ist sie in Ivano-Frankivsk. Die Geschichte von Taras Schewtschenko war anders als die Geschichte von Puschkin. Er hat nie mit der Macht kokettiert. Er hat sich gegen die Macht als junger Mensch gestellt, gegen das Autoritäre. Und er hat verloren. Aber jetzt, gerade jetzt, ist das so interessant, diese alternative Geschichte zu erzählen. Ich hoffe, dass Netflix irgendwann diese Idee bekommt. Ja. Ich war gerade über 13 Jahre. Die Schafe grasten um mich her. Ich weiß nicht, war es der wunderbare, besonnte Tag? Ich weiß nicht mehr. Mir war so wohl im heiteren Winde, als ob der Himmel offen stünde. Taras Schewtschenko wird am 25. Februar 1840 im kleinen Dörfchen Marinsee im Ujazd Svenhorod des Gouvernements Kiew geboren. In Malorossija, also Kleinrussland, wie die Gebiete der heutigen Zentral- und Ostukraine damals genannt werden. Der weitaus größte Teil der Ukraine steht in dieser Zeit unter der Herrschaft des russischen Zaren. Nur Galizien und die Bukowina im Westen werden habsburgisch regiert. Taras Schewtschenkos Vater Grihori ist Bauer und weil in Kleinrussland wie im gesamten Zarenreich Leibeigenschaft herrscht, gehören er, seine Frau Katerina und die 6 Kinder, Taras ist das Drittgeborene, dem örtlichen Gutsbesitzer, einem deutsch-baltischen Adligen namens Wassili Engelhardt. An sein Elternhaus und die frühe Kindheit hat Taras idyllische Erinnerungen, die er später in der Fremde immer wieder beschwört. Dorf. Oh, was für ein lieber, bezaubernder Anblick wird in meinem alten Herzen bei diesem lieblichen Wort erweckt. Vor mir steht unser altes, armes, weißes Häuschen mit ergrautem Strohdach und schwarzem Schornstein, neben dem Häuschen ein Apfelbaum mit rotwangigen Äpfeln und ein Blumenbeet. An der Schwelle steht die alte Weide mit nach allen Seiten herabhängenden Zweigen und mit verdorrtem Gipfel. Hinten an eine Dreschtenne mit Schobern von Gerste, Weizen und anderen Getreidearten. Noch weiter am Abhang des Flusses tritt der Garten hervor. Hinter dem Garten die Wiese, dann ein Tal und schließlich ein stiller, kaum hörbar rieselnder Bach, von Weiden und Schneeballsträuchern umgeben, von breitblättrigen, dunkelgrünen Kletten eingehüllt. In diesem Bach badet sich ein blonder Knabe. Er läuft dann über Tal und Wiese und wirft sich auf die Erde unter den ersten Birn- oder Apfelbaum und sinkt in einen ungetrübten Schlaf. Die ungetrübte Kindheit Schewtschenkos endet, als er 9 Jahre alt ist. Da stirbt seine Mutter. Der Vater heiratet neu und die Stiefmutter ist herrschsüchtig und kalt zu den Kindern. 2 Jahre später ist auch der Vater tot. Die folgenden Jahre bringen Fronarbeit, Unterdrückung und Erniedrigungen. Die gute Mutter hat das Leid ins Grab gebracht in jungen Jahren, weil Last und Not erdrückend waren. Der Vater hat mit uns geweint, hat lang sein Los nicht mehr ertragen. Er starb als Knecht bei irgendwem. Gerade Schewtschenko ist so effektiv als so eine Art des Nationaldichters, weil er aus ganz, ganz beniedrigter Sozialschicht kommt. Der kommt aus der erniedrigten Klasse, der war eigentlich ein Sklave. Der Schriftsteller Juri Andruchowitsch aus Ivano-Frankivsk in der Westukraine hat 2003 ein Essay veröffentlicht mit dem lakonischen Titel »Schewtschenko is okay«. Also dass er das doch geschafft hat, so ein Teil der Elite zu sein, das ist schon ein Wunder. Und das hat sehr viel bedeutet für seine persönliche Legende. Ja, so eine Art der kleinsten und niedrigsten, der auf dem Gipfel dieser Nationalgebäude steht. Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr dramatische und effektive Geschichte. Der Slawist Walter Koschmal hat 2014 ein Buch zu Leben, Werk und Wirkung Schewtschenkos veröffentlicht. Das aktuell einzige umfangreichere Buch über ihn in deutscher Sprache. Leibeigenschaft, das muss man heute fast ja hier erklären. Der war wie ein Gegenstand, wie ein Ding. Ja? Der hatte keine Rechte. Mit ihm konnte man umgehen, wie man wollte. Und das haben dann tatsächlich Geistliche wie auch Adelige tatsächlich auch gemacht. Und er bekam eben tatsächlich verschiedenste Arten schlimmsten Despotismus zu spüren. Und das hat natürlich sein Leben geprägt. Und deswegen ist es natürlich auch kein Zufall. Und man darf sich auch, wenn man ihn heute liest, deswegen auch nicht daran stören, dass er sich immer wieder und auch seine Figuren immer wieder als Opfer, als Märtyrer darstellt. Ja. Er ist so aufgewachsen, das ist sein Leben, aber er sieht sich darin auch eben mit seinem Volk verbunden. Er sieht das auch als das Leben seines Volkes. Ich ging zum Diakonen dann, musst für die Schüler Wasser tragen. Die Brüder mussten sich verdingen, bis sie zu den Rekruten gingen. Und meine Schwestern? Welch ein Los muss euch, ihr armen Täubchen, werden? Wem atmet ihr zu lieb auf Erden? Im Frondienst wurdet ach ihr groß, in Fron wird euer Haar erbleichen, in Fron wird euch der Tod erreichen. Als Kammerdiener begleitet Schewtschenko seinen Gutsherrn Engelhard auf ausgedehnten Reisen nach Polen, Belarus und ins Baltikum. Um dem langweiligen und demütigenden Dienst zeitweise zu entfliehen, bildet er sich autodidaktisch in der Zeichenkunst weiter und beginnt, sobald er allein ist, verstohlen die Gemälde der Suzdaler Schule abzuzeichnen, mit denen die herrschaftlichen Zimmer geschmückt waren. Dann jedoch hat Taras-Besitzer Pavel Engelhard einen Einfall. Die Zeichenversuche seines Kammerdieners sehen vielversprechend aus. Warum ihn nicht zum Maler ausbilden lassen? Unter den russischen Adligen seiner Zeit ist es Mode, sich eigene Künstler zu halten, einen Geigenvirtuosen, eine Tänzerin, ein dressiertes Äffchen. Engelhard lässt dem 15-jährigen Taras Malunterricht erteilen durch Jan Rustem, einen Kunstprofessor an der Wilnauer Universität. 3 Jahre später, in St. Petersburg, übergibt er ihm dem Theatermaler und Restaurator Schirajew als Gesellen. Die Sommernächte in Petersburg brachte ich fast immer auf der Straße zu. Oder irgendwo auf den Inseln, am häufigsten aber am Akademieufer. Besonders gefiel mir dieser Ort, wenn die Neva ruhig und wie ein mächtiger Spiegel den großartigen Säulengang des Rumjantsev-Museums mit allen seinen Einzelheiten, die Ecke des Senatsgebäudes und die roten Vorhänge im Hause der Gräfin Laval widerspiegelte. Die weißen Nächte in St. Petersburg, in denen die Sonne nicht wirklich untergeht und über deren Zauber viel geschrieben wurde, haben für den jungen Malerlehrling Taras Schewtschenko einen ganz pragmatischen Nutzen. Er kann sich in aller Herrgottsfrühe aus dem Haus des Theatermalers Schirajew stehlen, um im Sommergarten klassische Statuetten abzuzeichnen. Wieder mal bildet er sich autodidaktisch weiter, denn bei seinem Meister lernt er hauptsächlich Farben anzurühren und Wände anzupinseln. Bei einer der frühmorgendlichen Zeichenübungen wird er, davon war schon die Rede, von seinem Landsmann, dem bekannten Maler Iwan Soschenka, entdeckt. Der schaut sich Schewtschenkos Zeichnungen an und sieht auf den ersten Blick, der Junge hat Talent. Das sollte man, glaube ich, auch nicht irgendwie mit einem negativen Zungenschlag sagen, sondern das hat auch etwas sehr Autodidaktisches. Er war ja letztlich auch gezwungen, auch im Schreiben ja, zu Autodidaktismus. Ne? Also, und das ist schon beeindruckend, mit welcher Vehemenz und Nachhaltigkeit er das macht und ja auch überzeugt. Also er überzeugt ja diesen Karl Pavlovich Brjulow, seine künstlerische Begabung, nicht die als Dichter, führt ja dann dazu, dass er aus der Leibeigenschaft freigekauft wird. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Zu Iwan Soschenkas Freunden an der Petersburger Akademie gehören der Schriftsteller Wassily Zhukovsky und der berühmte Maler Karl Pavlovich Brjulow, bekannt für seine Monumentalgemälde in einem Stil zwischen Klassik und Romantik, im Grunde der erste russische Maler von europäischem Rang. Diese wichtigen Männer führen den kleinrussischen Leibeigenen Taras Schewtschenko in das Kulturleben der russischen Hauptstadt ein und beschließen 1837, ihn von seinem Besitzer Pavel Engelhard freizukaufen. Möglich war das. 1842 beschreibt Schewtschenkos Landsmann Mykola Hohol alias Nikolai Gogol in seinem berühmten Roman, dass der Handel sogar mit toten Leibeigenen im Zarenreich gang und gäbe war. Engelhard verlangt allerdings eine unverschämt hohe Summe. 2500 Rubel, die nur mit Findigkeit und einigem Aufwand zu beschaffen sind. Da ist Schewtschenko 24 Jahre alt und sein Lehrmeister, kann man sagen, also Karl Pavlovich Brjulow, schätzt ihn also unglaublich und leitet es also mit einem der ja damals sehr wichtigen romantischen Dichter, Wassily Zhukovsky, der offensichtlich auch sehr, sehr gute Drähte immer zur Zarenfamilie hatte, ein, dass mit Hilfe der Zarenfamilie und auch mit Hilfe von zaristischen Geldern dieser ukrainische Nationaldichter, der ja damals noch nicht so sehr als Nationaldichter, sondern eben noch als bildender Künstler wahrgenommen wurde, freigekauft wurde. Zhukovsky, der in der Zarenfamilie als Lehrer für russische Literatur arbeitet, lässt sich von Karl Brjulow in Öl porträtieren. Erst ein Jahr später ist das großformatige Bild fertig und wird nach Zarskoje Selo gebracht. Eine Freundin Zhukovskis, die Hofdame Julia Baranova, hat bei der Zarin die Erlaubnis erwirkt, das Porträt versteigern zu lassen, in einer kaiserlichen Lotterie im dortigen Palais der Zarenfamilie. Am 14. April 1838 geht das Ganze über die Bühne. Die Zarin Alexandra Fjodorowna ist zwar nicht persönlich anwesend, trägt aber mit 400 Rubel aus eigener Schatulle zum Kauferlös bei. Prinz Alexander und Prinzessin Maria geben jeweils 300 Rubel. Die übrigen 1500 Rubel stammen von Schewtschenkos Künstlerfreunden. Das Gemälde, dem er seine Freiheit verdankt, hängt heute in der Tretjakow-Galerie in Moskau. Das ist schon eine ganz außergewöhnliche Geschichte. Aber da hat die Zarenfamilie natürlich sozusagen erstmals sehr positiv auf ihn gewirkt und sein Leben sehr positiv beeinflusst. Und dann natürlich letztlich wieder vernichtet. Also mit dieser Diskrepanz musste er leben. Ja. Das ist auch interessant. Also ich bin eigentlich immer auf der Suche nach einem Vergleichsfall, habe aber leider noch keine gefunden, dass man tatsächlich einen Leibeigenen in dieser Zeit, ja, der künstlerisch begabt war, wohlgemerkt als Maler, nicht als Dichter, dass den, in Klammern Russen, und zwar russische Kulturschaffende, durch eine große Aktion von der Leibeigenschaft freikaufen konnten und freigekauft haben. Und insofern ist es auch nicht ganz so unbedeutend, dass man sich, wenn man mit Ukrainern und Ukrainerinnen darüber spricht, meistens nicht erwähnt wird, dass das der russische Dichter Wassili Zhukovsky und der russische Maler Karl Pavlovich Brylov waren, also und eben keine Ukrainer. Am Abend nach der Lotterie sitzt Schewtschenkos Freund und Mentor Iwan Soschenka in seiner Petersburger Wohnung und wartet auf Nachricht, wie die Sache gelaufen ist. Plötzlich springt Taras durch das Fenster in mein Zimmer, wirft sich mir an den Hals und schreit: Freiheit! Freiheit! Bist du verrückt, Taras? Und er hüpft auf und ab und schreit: Freiheit! Freiheit! Als ich begriff, was los war, umschlang ich ihn mit meinen Armen und küsste ihn ab. Die Szene endete damit, dass wir beide wie Kinder weinten. Es beginnen die glücklichsten und produktivsten Jahre in Schewtschenkos Leben. Diese Zeit verarbeitet er 1856 in einer autobiografischen Novelle »Der Künstler«. Er wird Mitglied der Petersburger Akademie, Meisterschüler bei Karl Brylov, verkehrt in den Salons der Hauptstadt, besucht Theater, Oper, Galerien und Bibliotheken und schreibt an den in Stein gefassten Ufern der Neva Verse über den breit und ungezähmt dahinfließenden mythischen Fluss seiner kleinrussischen Heimat. Як та воля, що минулась, Дніпр широкий, море, степ і степ ревуть пороги, і могили гори. Wie die Freiheit, die Verschwundene, meergleich fließt der Dnieper, zwischen bergehohen Gräbern brausend durch die Steppe. Там родилася, гарцювала козацька воля, там шляхтою, татарами засівала поле, засівала трупом поле. Dort trat der Kosakenfreiheit jauchzend einst ins Leben. Ihren alten Ruhm besingen die Kobsarenweisen. Blinde Sänger, unsere Vorzeit klingt in euren Liedern. Ihr versteht's, doch ich? Wein nur wieder immer. Für die Ukraine find ich Tränen, Worte nimmer. Die erste, vorläufig nur 8 Gedichte umfassende Ausgabe seines Kobsar erscheint 1840, 2 Jahre nach der Befreiung. Offenbar genau zur rechten Zeit. Der Schriftsteller Juri Andruchowitsch. Also ich glaube, da gab es diese objektive, große, brennende Anfrage so an eine Figur, die so etwas wie diese Nation für ihre weitere Entwicklung konstituiert. Und das kommt mit seiner Figur. Da gab es diese große, große Erwartung, ja. Schewtschenko war ein Auserwählter des Volkes im wahrsten Sinne des Wortes. Er sagte, was jeder Volksfreund sagen würde, falls seine Zugehörigkeit zum Volke zu jenen Höhen der Vollkommenheit sich erheben könnte, die ihn befähigt, auszudrücken, was auf dem Grunde seiner Seele liegt. So formuliert es Nikolai Kastamarow, Schewtschenkos Freund und in gewisser Weise politischer Weggefährte, zu ihm gleich mehr. Er sprach, weil das Volk noch nicht gesprochen hatte, aber schon bereit war zu sprechen und nur darauf wartete, dass aus seiner Mitte der Schöpfer hervortrete, welcher seine Sprache, seinen Ton beherrsche. Seine Poesie ist eine mittelbare Fortsetzung der Volkspoesie. Er war der letzte Kobzar und der erste große Dichter der Ukraine. Das passt sehr gut an diese romantische Epoche. Das ist die Zeit, wo die Dichter ziemlich vieles bedeutet haben. Und das ist die Zeit von Mickiewicz und Slowacki in Polen. Das ist eigentlich noch Goethes Zeit und dann Heines Zeit. Das ist die Zeit von Puschkin und Lermontow. Der Poet sollte mehr als ein Poet sein. Der Poet sollte etwas wie Regeln bestimmen, also die politischen Kämpfe teilen. Er sollte auch irgendwie Programmsachen formulieren in poetischer Form. Und so sind auch die Ukrainer vielleicht intuitiv an diese Idee gekommen, dass sie so auch eine messianistische Figur brauchen. Die russische Literaturkritik ist 1840 voll des Lobes über den dichterischen Erstling Schewtschenkos. Die Rezensenten empfehlen dem begabten jungen Mann allerdings, künftig in der Literatursprache Russisch statt im sterbenden kleinrussischen Dialekt zu dichten. Schewtschenko überliest das. Sein nächstes Werk, das Poem »Die Heidamacken«, lässt er 1841 auf eigene Kosten wieder in ukrainischer Sprache drucken. 1843 reist er zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder nach Kleinrussland und stellt fest, seine Verse sind ihm vorausgeeilt. Spätere Schewtschenko-Legenden erzählen, dass damals schon der Kobzar als zweites Buch neben der Bibel in jeder Bauernstube zu finden gewesen sei. Der Slawist Walter Koschmal hat da Zweifel. Denn dann würde ich sofort zurückfragen, gab es da auch jemanden, der lesen konnte? Denn es gibt ja Studien über die Lesefähigkeit auf dem Land im Zarenreich Mitte des 19. Jahrhunderts. Und das ist mehr als ernüchternd. Ja, also, und man darf nicht vergessen, die ukrainische Bevölkerung war vor allem eine Landbevölkerung. Und auf dem Land war der Alphabetismus natürlich noch viel weniger verbreitet als in der Stadt. Aber das andere, was man nicht vergessen darf, ist wirklich diese Mündlichkeit. Also es war eine ganz andere Merkfähigkeit da, ein ganz anderer Wille, sich diese Texte auch zu merken. Also ich würde die Hypothese vorsichtig formulieren, dass da unglaublich viel an wirklich mündlich wie eine Welle vielleicht tatsächlich durch die Dörfer gegangen ist. Bei seiner zweiten Reise in die Ukraine, 1845-46, lernt Schewtschenko den Schriftsteller Nikolai Kastamarow kennen, dessen Trauzeuge er später wird. Kastamarow war als Sohn eines russischen Gutsbesitzers und dessen ukrainischer Leibeigener geboren worden, und zwar einige Zeit bevor die beiden heirateten. Somit war er vor dem Gesetz der Leibeigene seines eigenen Vaters. Als dieser starb, er wurde von aufständischen Leibeigenen getötet, musste die Mutter ihren Sohn von den Verwandten freikaufen und dafür den größten Teil ihres riesigen Landbesitzes veräußern. Zu solchen Absurditäten führte das zaristische System der Leibeigenschaft. Kastamarow wurde, wenig überraschend, ein Gegner der großrussischen Autokratie. Seine Ideen von einer Art gleichberechtigten Bund der slawischen Völker diskutierte er mit Gleichgesinnten in der geheimen Kirill- und Method-Bruderschaft. Kirill und Method, das waren die beiden byzantinischen Mönche, die den Slawen das Christentum und die kyrillische Schrift gebracht haben. Die Ukraine wird sich einst aus ihrem Grabe erheben und wieder an die slawischen Brüder appellieren. Und dann wird kein Fürst und kein Herzog, kein Exzellenz, kein gnädiger Herr, Bojarin oder Bauer mehr sein. Die Ukraine wird eine unabhängige Republik im slawischen Bunde sein. Dann werden die Völker auf die Stelle zeigen, wo die Ukraine auf der Karte bezeichnet ist. Der Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. Schewtschenko ist also nicht der Erste und Einzige, der für seine Visionen von der zukünftigen Ukraine Anleihen beim Neuen Testament nimmt. Er tritt der Kirill- und Method-Bruderschaft übrigens nicht offiziell bei, aber er fühlt sich Kastamarow und den anderen Brüdern verbunden. Ihre Ideale entsprechen in vielem seinen eigenen Überzeugungen. Tanja Malarchuk? Ich glaube nicht, dass ihm so viel daran lag, dass die Ukraine dann unbedingt unabhängig war. In der Zeit waren diese Ideen noch nicht wirklich entwickelt. Es war aber die Idee der Befreiung und die Ideen, dass die Ukrainentum darf eine eigene Stimme sein, also eher so kulturelle Autonomie. Ich kann mich hier ein bisschen irren, aber ich glaube nicht, dass er irgendwo hatte, tatsächlich diese Aufrufe, man muss für die ukrainische Staatlichkeit kämpfen. Und ich glaube, die Bruderschaft, die einzige politische Bruderschaft, wo er ein Teil war und wofür er dann angeblich verhaftet wurde und bestraft, ganz stark bestraft, war nicht, die Ideen dieser Bruderschaft waren nicht die Unabhängigkeit, das war noch zu früh. Die zaristische Geheimpolizei verfolgt die Aktivitäten Schewtschenkos und des Kreises um Nikolai Kastamarow dennoch mit äußerstem Argwohn. Zar Nikolai I., der 1825 den Aufstand der Dekabristen hatte niederschlagen lassen, hat Befehl gegeben, jedes Anzeichen von Revolution oder nationalen Erhebungen im Keim zu ersticken. Am 17. April 1847 wird Taras Schewtschenko verhaftet. Im Kerker der Peter- und Pauls-Festung in St. Petersburg wird er nach seinen Beziehungen zur Kirill- und Method-Bruderschaft befragt. Der Chef der Gendarmerie, Alexei Arlov, liest Schewtschenkos bislang ungedruckte Gedichte und warnt den Zaren. In diesen Werken versucht Schewtschenko, den Hass gegen die russische Herrschaft zu entfachen. Mit der Verbreitung seiner in der Ukraine beliebten Gedichte könnten Gedanken gesät werden von der vermeintlichen Glückseligkeit der Hetmanenzeit sowie die Hoffnung, diese Zeiten möchten zurückkehren. Die Idee könnte allmählich Fuß fassen, dass für die Ukraine die Möglichkeit bestehe, als selbstständiges Reich sich zu erheben. Ja, ich glaube, dass der Gendarme, der auch ein Teil dieser romantischen Kultur ist, der glaubt auch, dass Poet am wichtigsten ist und dass Poet eine Revolution verursachen kann. Also diese Epoche, sie war so. Also alle glaubten das, nicht nur die Dichter selbst, aber auch ihre Gegner, die waren absolut ernsthaft, dass sie ihre Angst hatten. Besonders ein Gedicht Schewtschenkos, die 1844 verfasste bitterböse Satire »Der Traum«, erregt die Aufmerksamkeit seiner Inquisitoren und später den Zorn des Zaren. Darin bedenkt er Nikolai I. persönlich und die Zarin Alexandra mit derben Schmähworten. Was er sich erdreiste, fragt ihn sein Vernehmer, gegen den Imperator so unverschämte Zeilen zu schreiben. Er antwortet, laut Protokoll, nach der Rückkehr in die Ukraine sah ich die Armut und die beispiellose Unterdrückung der Bauern durch Großgrundbesitzer, Pächter und adlige Verwalter. Und dies alles geschah im Namen des Zaren und der Regierung. Übrigens war das einer der größten Erlebnisse meiner Kindheit, ein Film. Der wurde Anfang 60er Jahre in der Ukraine gemacht. Und ich weiß noch, wie wir, als die ganze Familie ins Kino gegangen sind, und um diesen Film zu sehen. Der Film Son, der Traum von 1965, gedreht in der ukrainischen Sowjetrepublik, beschreibt den Weg Schewtschenkos vom leibeigenen Bauernsohn zum Künstler und Dichter in St. Petersburg. Und am Ende dieser Moment der Befreiung, wo der junge und jetzt schon freie Schewtschenko zuerst so wirklich von diesem Gefühl berauscht wird Und dann, das ist so auf symbolischen Ebene so gezeigt, sieht er alle anderen, die dort bleiben in dieser Höhle. Also der bekommt damals dieses Verständnis seiner Rolle, dass er für alle sprechen soll. Und er sagt das dann später in seinem Gedicht «Возвеличу малих отих рабів німих, я насторожі, коли їх поставлю слово». Also das bedeutet, ich werde diese kleinen Sklaven groß machen und ich werde auf der Warte für sie mein Wort stellen. Also das ist schon absolut bewusste, angenommene Funktion, ja, so ein Sprachrohr zu sein. Das Poem »Der Traum«, das Schewtschenko selbst als eine Komödie betitelt, beginnt zu später Nachtstunde. Das lyrische Ich ist schwer berauscht von einem Kneipenabend nach Hause zurückgekehrt und fällt ins Bett. Und ein Traum. Ein Traum ganz ungeheuer ist mir da gekommen. Einen nüchternen selber hätte er benommen. Bei solch einem Wunder dabei zu sein, der Teufel verdrein. Тай сон же сон напричуд дивний мені приснився. Найтверзіше би упився. Скупий жидюха дав би гривню, щоб позирнуть на ті дива. Та чорта з два. Mir war im hellen Mondenschein, flog hoch über Wiesen, Äcker und Felder, über dunkle Wälder, über weite Steppen, Türme und Treppen, eine Eule. Und hinter der Eule fliege ich selbst und lass drunten die Erde liegen. Der Flug geht zuerst in die Ukraine. Doch es sind schreckliche Szenen, die er in der Heimat sehen muss. Bei Tagesanbruch überfliegt er ein Dorf. Dort steckt man dem Weibe, das Kopfgeld nicht zahlte, die Hütte in Brand und führt ihren Sohn, die helfende Hand, den einzigen Sohn, den Ernährer, davon. Soldaten braucht man. Am Wegesrand verkommt ein Kind, von Hunger gebläht, und die Mutter das Korn für den Herrn mäht. Sieh das Mädchen mit dem Bankert, schleicht es durch die Gassen, aus dem Elternhaus verstoßen, elend und verlassen. Selbst der Bettler lässt sie stehen, und der Schuft, der Junker, sieht und hört nicht, denn er treibt's schon mit der Zwölften munter. Da ist sie wieder einmal, Katerina, die Verstoßene, Schewtschenkos ewiges Motiv. Aber der Traum ist längst nicht vorbei. Zurück geht es in rasendem Flug nach Petersburg, an die Neva. Дивлюсь, так буцім сова летить лугами, берегами та нетрями, та глибокими ярами, та широкими степами, та байраками. Mich erfasst das Grauen. Über mir am Ufer fliegt ein Pferd. In einen Felsen schlägt es seine Hufe. Darauf sitzt sattellos ein jemand, halb mit Rock, halb ohne. Barhaupt, statt des Hutes trägt er eine Blätterkrone. Halt! Das Pferd ist wild geworden. He, jetzt springt's, gleich fällt er. Doch der streckt die Hand nach vorne, will die ganze Welt er an sich reißen? Ist das etwa... Doch ich frag nicht weiter, lest die Inschrift auf dem Felsen. Dem Ersten die Zweite. Sie hat ihm das hingestellt hier. Ja, das will ich meinen. Dieser Erste hat gekreuzigt unsere Ukraine. Und die Zweite hat die Ärmste vollends dann geschunden. Henker, Henker, Menschenfresser, ihr habt euch gefunden. Dem Ersten die Zweite steht am Sockel des großen Reiterstandbildes, das Zarin Katharina II. 1782 auf dem Petersburger Senatsplatz aufstellen ließ. Zum Gedenken an den Stadtgründer, Zar Peter I. Puschkin hat den ehernen Reiter in hehren Versen bedichtet. Schewtschenko erinnert er an die Fronarbeit, die ukrainische Kosaken und Bauern bei der Errichtung St. Petersburgs leisten mussten. O du Zar, Verdammter! Menschenschinder, Hinterlistger, Scheusal ausgekochtes Wohin tatst du die Kosaken, ihre edlen Knochen? Hast du in den Sumpf geworfen und auf ihren jungen Leichen aufgebaut die Hauptstadt? Und es lässt ihn denken an die Zerstörung der Saporoja Sich unter Katharina II., an die endgültige Unterwerfung der Dnipro-Kosaken und die Einführung der russischen Leibeigenschaft für ukrainische Bauern. Hass und Abscheu für die beiden Gründungsgestalten der russländischen Autokratie. Für den aktuell regierenden Zaren Nikolai, dessen Gattin Alexandra und den ganzen Hofstaat hat Schewtschenko nur beißenden Spott übrig. Ungesehen komm ins Schloss ich. Herr, du meine Güte, s Paradies. Die Speichellecker sind mit Gold behangen. Der Zar selber, lang und düster, kommt er angegangen, Arm in Arm mit ihm die Zaren, blass und fadenscheinig, eingeschrumpft wie eine Morchel, dürr und spinnenbeinig. Dazu wackelt mit dem Kopfe hin und her die Arme. Da! Der Zar fängt an zu plappern und die holde Zarin hopst und tänzelt durch die Reihen wie der Storch im Garten. Sprechen leise miteinander und man hört bisweilen Worte Vaterland und Knopfloch, Griffe kloppen, Glieder. Und dann setzt die Zarin schweigend sich aufs Sofa nieder. Wir erinnern uns, die Zarin hatte mit immerhin 400 Rubeln zum Freikauf des Verfassers dieser Zeilen beigetragen. Ja, das war eigentlich der Grund für diesen Zorn des Zaren. Und dass diese Strafe so besonders grausam war, diese Undankbarkeit, ja, dass die Zarenfamilie das Geld für seine Freiheit gespendet hat. Und das liegt aber in der Natur des Dichters, der, wie gesagt, der auch mit dem Gott ziemlich anspruchsvoll spricht, ja, und dass er politisch absolut reif war, das System zu hassen, auch wenn das System ihm persönlich etwas Gutes getan hat. Ja, aber er sieht gleichzeitig seine Verwandten, seine Geschwister, die bleiben alle immer noch in dieser Sklaverei. Am 30. Mai wird das Urteil verhängt. Militärdienst auf Lebenszeit. Lebenslängliches Verbot der Rückkehr in die Ukraine und Verbannung in die Provinz. Zwei Tage später wird er, vorerst nur formal, in das Orenburger Linienregiment eingegliedert und zum Dienstantritt in die Festung Orsk im fernen Ural verbannt. Unter strengster Aufsicht. Mit Verbot zu schreiben und zu zeichnen. Die Verschärfung des Strafmaßes fügt Zar Nikolai handschriftlich dem Urteilsspruch hinzu. Was wäre aus Taras Schewtschenko, wenn er zum Beispiel nicht verbannt wurde, also nicht zwangsrekrutiert wurde für 10 Jahre, die auch ihn total als Mensch, also physisch zerstört haben? Er ist nach diesen 10 Jahren im inneren Russland, damals Mitte 19. Jahrhundert, ist ein alter, versoffener Mann irgendwann dann nach St. Petersburg zurückgekehrt und es blieben ihm nur noch einige Jahre zu leben. 2 Wochen nach Schewtschenkos Rückkehr geben Gräfin Talstaja und Graf Tolstoi ein großes Abendessen zu Ehren ihres Freundes. Der Höhepunkt der Rückkehrfeierlichkeiten. Nikolai Starow, der bei den Talstois als Hauslehrer angestellt ist, hält eine Rede, die den Ehrengast zu Tränen rührt. Schewtschenkos Unglück ist vorbei. Und damit endet auch eine unfassbare Ungerechtigkeit. Wir sind erfreut, ihn unter uns zu sehen, der all die Zeit, die er in schrecklichen, unheilvollen Umständen verbracht hat, eingesperrt in den finsteren Mauern einer Kaserne, sich nie der Verzweiflung hingegeben, sondern sich die Liebe zu seinem schweren, aber edlen Schicksal bewahrt hat. Damit ist er ein großes Vorbild für alle unsere zeitgenössischen Künstler und Dichter. Und schon dies Verdienst allein würde reichen, ihn unsterblich werden zu lassen. Lassen Sie mich einen Toast ausbringen auf Schewtschenko, der durch seine Leiden den heiligen Glauben aufrechterhielt, dass keine, noch so widrigen Umstände, die wahrhaftige moralische Natur eines Menschen unterdrücken können. Thank you. Es wirkt wie ein historischer Zirkelschluss. Seit die Gedichtsammlung Kobzar im Russischen Reich des Jahres 1840 erschienen ist, wird ihrem Verfasser, Taras Schewtschenko, eine integrative und identitätsbildende, ja fast schon magische Kraft zugesprochen. Mit dem russischen Großangriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 erneuert sich Schewtschenko noch einmal mit einem geschärften Profil, das zur Situation passt. Ich glaube, dass es ganz klar, ganz einfach ist. Seit dem Angriff gilt Taras Schewtschenko, aber auch Lesa Ukrainka, als ein Symbol, als Symbol des Widerstandes. Weil man versteht, dass das ein Angriff auf die Identität ist und Taras Schewtschenko in der Mitte dieser Identität steht. Neue ikonische Bilder rund um Schewtschenko verbreiten sich seitdem in den sozialen Netzwerken. Dazu gehört das Bild seines Denkmals im Zentrum von Charkiw aus dem Kriegswinter 2022. Der riesige Sockel, normalerweise von Soldaten, Arbeiter- und Bauernskulpturen umrankt, ist nun mit schützenden Sandsäcken umhüllt. Sie stapeln sich hoch bis zu den Ellbogen der Statue. Es wirkt, als ob sich Schewtschenko aus diesem Turm von Sandsäcken freischält. Dabei handelt es sich nicht etwa um eine künstlerische, symbolische Aktion. Auch nicht ein Zufall ist, dass wir alle dieses Foto mit dem Denkmal von Taras Schewtschenko, der steht in einem kleinen Vorort Kiews mit einem durchgeschossenen Stier, also Kopf, vor einem total zerstörten Haus. Und jemand hat das präzise gemacht. Weil die russische Eroberer ist das immer noch das. Also vernichten alles, was mit der ukrainischen Identität zu tun hat. Und Taras Schewtschenko steht ganz oben, also ganz in der Mitte dieser ukrainischen Identität. Und irgendwann, ich glaube, hat ein russischer Philosoph gesagt, wenn wir Deutschland erobern möchten, sollen wir Immanuel Kant töten. Und in der Ukraine ist das Taras Schewtschenko. Unter den gegebenen Umständen, zu denen auch in der Hauptstadt Kiew permanenter Luftalarm gehört, konnten im Jahr 2023 zwar keine umfangreichen Jubiläumsfeiern stattfinden. Gefeiert und geehrt wurde Schewtschenko aber schon. Einige wichtige Museen, wie das Nationale Museum Taras Schewtschenko und das Nationale Literaturmuseum, haben Ausstellungen und Lesungen organisiert. Dichter kamen direkt von der Front und trugen seine zusammen mit ihren eigenen Gedichten vor, bevor sie wieder an die Front reisten. Munitionskisten werden mit Schewtschenkos Porträt bemalt. Seine Gedichte lösen starke Emotionen aus und werden intuitiv neu verstanden. Sie helfen den Menschen durchzuhalten und liefern dafür die passende utopische Vision. І Архімед, і Галілей вина й не бачили. Елей потік у черево чернече. А ви... Святиє предотечі по всьому світу розійшлись і крихту хліба понесли царям убогим. Буде бите царями сіяне жито, а люди виростуть, умруть ще не зачатиє царята, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Also, er war natürlich auch Prophet. Irgendwie. Und da halten wir uns sehr stark. Auch Archimed und Galilei haben ja keinen Wein gesehen. Salböl floss in der Mönche Bauch. Und sie, die Heiligen fordern, auch sind durch die ganze Welt gefahren und brachten den armseligen Zaren ein Krümchen Brot. Aber zertreten wird einst das Korn, das Zaren säen. Und Menschen wachsen. Ungezeugt verkommt das ganze Zarenzeug, dann wird auf der erneuten Erde kein Feind mehr hausen, uns zum Hohn. Dann gibt es Mutter, gibt es Sohn, dann gibt es Menschen auf der Erde. Schewtschenko ist schon längst kein Opa mehr. Er ist ein Superheld. Obwohl schon so lange tot, fließen sogar noch neue Gedichte aus seiner Feder, wie das Gedicht Kazap, ein altes Schmähwort für die Russen, das aus dem Türkischen stammt und so viel heißt wie Schlechter. Kazap ist schon immer ein Mistkerl gewesen. Soll man nach Europa ihn lassen herein? Was hier mit dem Verstand erbaut wird, das reißt mit seinem Arsch er ein. Das kenne ich nicht, aber gleich. Das ist, glaube ich, eine Fälschung. Es wussten schon in der Kiewer Rus die Alten eines ganz genau. Wo immer du den Katzab triffst, musst du ihm auf die Schnauze hauen. Und kommt Katzab einmal zu dir, schick ihn zum Teufel auf der Stelle. Denn öffnest du ihm nur die Tür, so scheißt er dir schon auf die Schwelle. Ich hoffe, dass 90% von diesen Rezipienten, die das gelesen haben und die ihre Likes auch dort gestellt haben, die verstehen, dass das eine Fälschung ist. Trotzdem finden sie das wichtig, dass das weitergeht. Und das ist so quasi ein Gedicht, das Schewtschenko schreiben konnte. Und das ist unwichtig, ob er das wirklich geschrieben hat oder nicht. Aber seine Stimme spricht zu uns mit diesem Gedicht jetzt, ja, so ungefähr. Also er hat sich als Inkarnation von Anfang an in seinen Gedichten wohlgemerkt. Also ich betone immer in den Gedichten, nicht in der Prosa. In seinen Gedichten als Inkarnation ukrainischen Fühlens und Wahrnehmens eigentlich eingeschrieben. Ja, wenn man mit Ukrainerinnen und Ukrainern zusammen ist und in diese Richtung spricht, das ist eine unglaubliche Präsenz dieses Autors. Und insofern würde ich jetzt fast die Frage umdrehen und sagen, nicht die Ukrainer haben Schewtschenko vereinnahmt. Schewtschenko hat die Ukrainerinnen und Ukrainer vereinnahmt, und zwar bis heute. Ja. Also das ist wirklich so. Unser Schicksal einfach war, immer nur diese Themen zu bearbeiten. Freiheit und Selbstständigkeit, weil wir unter diesen Umständen waren. Zurzeit entsteht beim Galliani Verlag eine Anthologie mit Klassikern der ukrainischen Literatur. Taras Schewtschenko macht natürlich den Anfang. Julia Andruchowitsch und Tanja Malarchuk wirken an der Edition mit. Sie schließ, pobrales, pojednales, pomolodile, підросли. Садок, гайочок розвели кругом хатини і пишались, як ті князі. Діти грались, росли собі і виростали. Дівчаток москалі украли, а хлопців в москалі забрали. А ми неначе розійшлись, неначе брались, не єднались. Ich liebe dieses Gedicht. Das ist so ein gutes Gedicht. Also von der Form her, ich bewundere sogar die Form hier, was auch nicht immer bei Taras Schewtschenko ist, sehr modern geschrieben. Aber damit ihr versteht, um was es geht, ich habe das jetzt noch ein bisschen umgeschrieben. Das ist keine richtige Übersetzung, aber ihr versteht, worum es geht. Zusammen, beisammen, vertraut, jung waren wir, groß wurden wir. Einen Garten angelegt und einen Hain rund um das Haus haben wir. Stolz waren wir, wie die Fürsten. Unsere Kinder spielten, sie wuchsen schnell. Bis die Soldaten unsere Mädchen entführten. Bis zu Soldaten unsere Jungen gemacht wurden. Dann verblieben wir auseinander für alle Zeit. Als wären wir nie zusammen gewesen. Als hätten wir uns nie Vertrauen gehabt. Diese Metapher der großen Niederlage, mit der die Ukraine eigentlich immer schon zu tun hatte, das Ukrainentum, womit wir auch alle aufgewachsen sind. Ja. Und daher ist das Wort Sieg, das auf Deutsch so belastet ist, auf Ukrainisch extrem schön klingt, weil das klingt Peremoha. Es ist weiblich erstens und es ist etwas, was die Ukrainer nie hatten. Das waren nur kleine Aufblühzeiten und dann kam ein großer Terror oder totale Vernichtung. Und jetzt hoffen wir auf Перемога. Єсть на світі доля, а хто її знає? Єсть на світі воля, а хто її має? Es gibt Glück auf Erden. Aber kennt es einer? Freiheit könnte werden, doch es hat sie keiner. überall gibt's Menschen, gehen in Gold und Seide, leben wie die Herren, aber ohne Freude, ohne Glück und Freiheit. Purpurne Gewände decken Not und Leiden, Klagen gilt als Schande, könnt das Gold ja nehmen, reich und reicher werden, ich will mir die Tränen, will dem Übel wehren, will mit bitteren Tränen das Unglück zugießen, will die Knechtschaft treten mit den bloßen Füßen. Dann erst werd ich fröhlich, dann erst werd ich reich sein, denn mein Herz wird ruhig und auch frei zugleich sein. А я візьму сльози, лихо виливати, затоплю недолю дрібними сльозами, затопчу неволю босими ногами, тоді я веселий. Тоді я багатий, як буде серденько по волі гуляти. Begrabt mich und erhebt euch. Eine lange Nacht über den ukrainischen Nationaldichter Taras Schewtschenko. Von Lorenz Hoffmann und Lars Meyer. Regie Tobias Barr. Es sprachen Marine Frank, Hans-Henrich Wöller, Nils Torben Bartling, Viktoria Kalinjuk und Karina Waldbauer. Ton Steffen Brosi. Redaktion Hans-Dieter Heimenda. Sie können dieses und andere Features nachhören und weiterempfehlen. In der ARD Audiothek stehen sie ebenso zum Download bereit wie bei mdrkultur.de. Dort im Podcast Features und Essays.